Die Steuererklärung. Das Klingeln des Weckers unterbricht meinen Schlaf. Durch die Jalousien scheint die Morgensonne ins Schlafzimmer. Ich blinzle zum Nachttisch. 9 Uhr. Eine Schrecksekunde. Dann fällt mir ein, heute ist ja Sonntag. Aber warum klingelt dann der Wecker? Und warum um 9 und nicht um 7 wie sonst immer? Ich reibe mir die Augen. Noch schlaftrunken stehe ich auf, ziehe die Jalousien nach oben und öffne das Fenster. Die Morgenluft ist noch kühl, aber die Sonne scheint mir schon warm ins Gesicht. Blauer Himmel, strahlender Sonnenschein und Vogelgezwitscher. Was für ein Idyll, was für ein wunderbarer Tag. Garten, Schwimmbad, Picknick, Latte Macchiato im Straßencafé, denke ich spontan. Was für Perspektiven! Der ganze lange Sonntag liegt vielversprechend vor mir. Fröhlich pfeifend gehe ich in die Küche, um die Kaffeemaschine anzustellen.